Fünfte Lektion. Autofahren. Der Volga. Der Pobeda. Der Toyota. Der Mercedes. Der Volkswagen. Die PKWs. Die Personenkraftwagen. LKW Automobile. Die PKWs. Die LKWs. Die Lastkraftwagen. Грузовые автомобили. Die LKWs. Der Autofahrer. Der Radfahrer. Der Motorradfahrer. Der Fußgänger. Пешеход. Fußgänger. Die Fußgängerzone. Der Passant. Прохожий. Passant. Die Passanten. Der Bürgersteig, der Gehsteig, das Trottoir, die Verkehrsregeln, Правила учебного движения, die Verkehrsregeln, der Verkehrssünder, Нарушитель правил, Verkehrssünder, die Verkehrspolizei, Транспортная полиция, Verkehrspolizei, der Verkehrspolizist. Stoppen. Остановить. Stoppen. Bestrafen. Оштрафовать. Bestrafen. Anhalten. Остановиться. Anhalten. Halten. Strafe zahlen. Уплатить штраф. Strafe zahlen. Tanken. Заправляться. Tanken. Der Tank, Бензобак. Tank, die Tankstelle, Бензоколонка. Tankstelle, die Parkstelle, Автостоянка. Parkstelle, kein Parkplatz, негде припарковаться. Kein Parkplatz, parken, Benzin, die Garage, die Werkstatt. Den Motor laufen lassen. Запустить мотор. Den Motor laufen lassen. Der Motor läuft. Мотор работает. Der Motor läuft. Abschalten. Отключить. Abschalten. Schalten. Включать, переключать. Schalten. Die Zündung. Зажигание. Zündung. Die Kerze, свеча, Kerze, das Licht, светфары, Licht, die Hupe, гудок, Hupe, der Reifen, шина, Reifen, der Kofferraum, багажник, Kofferraum, das Rad, колесо, Rad, die Räder, das Ersatzrad, запасное колесо, Ersatzrad, das Lenkrad, руль, Lenkrad, am Steuer, за рулем, у руля, am Steuer, Gas geben, aufs Gaspedal drücken, die Ausfahrt freihalten, не загораживать выезд, die Ausfahrt freihalten. Verboten. Запрещено. Verboten. Hier können wir nicht durch. Здесь мы не проедем. Здесь мы не пройдем. Hier können wir nicht durch. Die Straße ist gesperrt. Улица перекрыта. Дорога перекрыта. Die Straße ist gesperrt. Wir müssen umfahren. Нужно ехать в объезд. Wir müssen umfahren. Bis zur Kreuzung. До перекрестка. Bis zur Kreuzung. An der Kreuzung. На перекрестке. An der Kreuzung. Die Biegung. Поворот. Бигунг. Ти курфе. Крутой поворот. Курфе. Ти аутобан. Автострада. Аутобан. Айнхолен. Догнать. Айнхолен. Überholen. Перегнать. Обогнать. Überholen. Gute Fahrt. Счастливого пути. Gute Fahrt. Sehenswürdigkeiten. Достопримечательности. Das Hochhaus. Высотный дом. Hochhaus. Die Hochhäuser. Das Geburtshaus. Дом, в котором родился. Geburtshaus. Das Wohnhaus. Жилой дом. Wohnhaus. Wohnhäuser. Das Wohnviertel. Жилой квартал. Wohnviertel. Die Wohnviertel. Das Dach. Крыша. Dach. Die Dächer. Der Ziegel. Der Ziegelstein. Кирпич. Ziegel. Ziegelstein. Die Ziegel. Der Dachziegel. Черепица. Dachziegel. Der Bau. Строение, здание. Bau. Die Bauten. Der Bau. Строительство. Bau. Die Baustelle. Стройплощадка. Baustelle. Der Kopfsteinpflaster. Булыжная мостовая. Kopfsteinpflaster. Der Damm. Дамба. Мостовая. Damm. Die Dämme. Die Säule. Колонна. Säule. Die Säulen. Die Mauer. Каменная стена. Mauer. Die Mauern. Die Festung. Крепость. Festung. Der Graben. Ров. Graben. Der Wall. Wall. Wall. Das Gitter. Решетка, ограда. Gitter. Das Tor. Ворота. Tor. Die Burg. Крепость, замок. Burg. Das Schloss. Замок. Дворец. Schloss. Die Schlösser. Der Palast. Дворец. Palast. Die Paläste. Der Dom. Кафедральный собор. Дом. Die Kirche. Церковь. Kirche. Der Glockenturm. Колокольня. Glockenturm. Der Friedhof. Кладбище. Friedhof. Das Grab. Могила. Grab. Die Gräber. Das Grabmal. Надгробный памятник. Grabmal. Die Grabstätte. Место погребения. Grabstätte. Das Mahnmal. Die Gedenkstätte. Памятное место. Gedenkstätte. Die Gedenkstätten. Die Gedenktafel. Памятная доска. Gedenktafel. Das Monument. Das Postament. Der Sockel. Architektonische Denkmäler. Architekturne памятники. Architektonische Denkmäler. Während des Krieges. Во время войны. Während des Krieges. Zerstört. Разрушен. Zerstört. Nach dem Krieg. После войны. Nach dem Krieg. Wiederaufgebaut. Восстановлен. Wiederaufgebaut. Baustile. Der Klassizismus. Klassizistisch. Die Gotik. Gotisch. Der Barock. Der Jugendstil. Stil modern. Der Jugendstil. Titel. Der König. Karol. König. Die Könige. Die Königin. Der Kaiser. Imperator. Die Kaiserin. Der Zar. Die Zarin. Die Zaren. Der Prinz. Die Prinzen. Der Herzog. Die Herzoge. Der Baron. Die Barone. August der Starke. Ivan der Schreckliche. Ludwig der Erste. Wilhelm der Zweite. Peter der Erste. Katharina die Zweite. Alexander der Dritte. Der Papst. Papa Rimski. Der Papst. Die Päpste. Der Bischof. Episkop. Der Bischof. Die Bischofe. Der Erzbischof. Archiepiskop. Der Erzbischof. Die Erzbischöfe. Der Patriarch. Die Patriarchen. Zeitperioden. Das Jahr fünft. Der Jahrfünfte. Das Jahrzehnt. Die Jahrzehnte. Das Jahrhundert. Die Jahrhunderte. Das Jahrtausend. Die Jahrtausende. Im ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Im ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Im elften Jahrhundert, im zwölften Jahrhundert, im dreizehnten Jahrhundert, im vierzehnten Jahrhundert, im fünfzehnten Jahrhundert, im sechzehnten Jahrhundert, im siebzehnten Jahrhundert, im achtzehnten Jahrhundert, im neunzehnten Jahrhundert, im zwanzigsten Jahrhundert, im 21. Jahrhundert. Wie die Zeit vergeht. Как летит время. Wie die Zeit vergeht.